Liebes Landvolk, die Regierung der nationalen Konzentration hat in ihrem ersten Aufruf zwei wirtschaftspolitische Aufgaben, die sie bestimmt erfüllen wird. Die Rettung des Bauern und die Rettung des Arbeiters, gleichberechtigt nebeneinander gestellt. In der Bauernpolitik haben wir zunächst einige Arbeiten zu erledigen, die ich mal als Aufräumungsarbeiten bezeichnen möchte. Dazu gehört vor allem das große Gebiet der Umschuldung, die wir zu Ende führen werden, und zwar nicht nur im Gebiet der Osthilfe, sondern auch noch darüber hinaus. Die ganze Verschuldung der Landwirtschaft ist doch nur erklärbar darauf, dass die Preise für das, was der Landwirt verkaufte, in einem ganz ungesunden Missverhältnis gestanden haben zu dem, was der Landwirt kaufen musste. Früher kaufte man eine Maurerstunde beispielsweise für 5 Pfund Roggen. Heute braucht man dazu 12. Früher kaufte man ein paar Stiefel für 2 Zentner Roggen. Heute braucht man dazu 4. Zwischen diesen beiden Mühlsteinen der geringen Preise für seine Erzeugnisse und der gestiegenen Preise für seinen Bedarf wurde der Landwirt mit einer geradezu brutalen Folgerichtigkeit zerrieben. Daraus aber gibt sich logisch nun die Folgerung. Man mag die Schulden auf das Letzte zusammenstreichen. Man mag die Zinsen so weit senken, wie man will. Wenn jenes unheilvolle Preisverhältnis bestehen bleibt, dann geht trotz Schulden und Zinssenkung der ganze Abrutsch der Landwirtschaft unbarmherzig weiter seinen Gang. Das muss man sehen. Wir gehen aber noch über die Zollpolitik hinaus. Um der deutschen Ware wieder eine verstärkte Stellung in Deutschland zu verschaffen. Dem Beispiel der Reichswehr folgen, wird es erreicht werden müssen, dass auch die Schupo und die Beamten der Post und der Bahn und sonstiger Behörden wieder Stoffe tragen, die zu einem großen Teil aus deutscher Wolle bestehen. Und wir erwarten es von der Lederindustrie, dass die deutsche Felle, von der Leinenindustrie, dass die deutschen Flachs, vom Zeitungsgewerbe, dass es deutsches, also Papier aus deutschem Holz, von der Seifenindustrie, dass die deutschen Talg verwendet. Und genügt, das sage ich mit allem Nachdruck, die Freiwilligkeit nicht, dann wird eine Nationalregierung sich auch nicht scheuen, einen Zwang zur Anwendung zu bringen.